Good morning, people. Guten Morgen, Leute. I hope you slept as good as Daniel did. Ich hoffe, du hast so gut geschlafen wie Daniel. He woke up so well this morning. Er ist heute Morgen so gut aufgewacht. At least he looks well. Immerhin schaut er gut aus. You look so good today, Daniel. Du schaust heute so gut aus, Daniel. Happy and good. Glücklich und gut. So, we said that things have to be balanced. Wir sagten, dass Dinge im Gleichgewicht sein müssen. It's funny that people don't like to balance things in life. Es ist lustig, dass Menschen Dinge im Leben nicht gerne im Gleichgewicht halten. Christian life in the spiritual process of maturity. Im christlichen Leben, im Prozess des geistlichen Wachstums, you also have to balance things out. Müssen Dinge im Gleichgewicht sein. People think, hey, what's the way of spiritual maturity? They think if I do one thing, then it's all fine. Menschen denken, was ist der Weg zur geistlichen Reife? Und sie denken, wenn sie nur etwas machen, ist alles gut. No wonder they don't mature. Kein Wunder, dass sie nicht reif werden. I'm gonna tell you a little story that's actually really funny. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte, die wirklich lustig ist. We started in 2001. Wir begannen 2001. We actually used to go to a place in the United States of America, Washington, near Spokane. In die USA nach Washington, in der Nähe von Spokane zu reisen. Because there, Debbie's best friend used to, she still lives there. Dort wohnte Debbie's beste Freundin. Sie ist immer noch dort. And they've always invited us to go on vacation. Sie hat uns immer in den Ferien eingeladen. A big group of people. Eine große Gruppe von Menschen. Wonderful thing was this. Und das Wunderbare daran war, You know, this friend always paid everything for us. Dass diese Freundin immer alles für uns bezahlte. It's very wonderful. Das war einfach wunderbar. So we always went to this big river. Wir gingen also immer zu diesem großen Fluss. And we usually were about 20, 30 people. Und waren gewöhnlich so um die 20 bis 30 Menschen. Whole week just having fun, relaxing and riding the boat. Eine ganze Woche Spaß haben, relaxen, Boot fahren. Eating good food. Und gutes Essen essen. So one year we were sitting down by the beach of the river. Einmal saßen wir also so am Strand des Flusses. And they had a little rowing boat. Und da war ein kleines Ruderboot. And I said to Debbie. Ich sagte zu Debbie, Sweetheart, we could go into this rowing boat. Liebling, wir könnten zu diesem Ruderboot gehen. And we could row away from all these people. Und könnten von all den Leuten wegrudern. Around the corner of the river. Um die Kurve des Flusses. And then it could be just you and me in a little boat by ourselves. Yeah. Und dann wären wir nur du und ich alleine im Boot. Debbie thought it was a very nice idea. Debbie fand, das ist eine sehr gute Idee. And here's what we did. Wir machten Folgendes. We sat opposite each other in this little rowing boat. Wir saßen uns gegenüber in diesem kleinen Ruderboot. And I said, und ich sagte, look, you row on this one side, I row on the other side. Du ruderst auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite. But you know what? We got so confused. Aber wir kamen so durcheinander. We rowed both in the direction that, like, the other one shouldn't have rowed. Dass wir beide in eine andere Richtung ruderten, als dass wir rudern sollten. Und das Boot drehte sich einfach in Kreisen, rundherum im Kreis. And as this was happening, I realized that's how Christian lives are. Und als das geschah, realisierte ich, dass genau so das Leben der Christen ist. Many of them go around the circle because they think, okay, I just row in one direction. So viele drehen sich im Kreis, weil sie denken, ich rudere nur in eine Richtung. That is no good, my friend. Das ist nicht gut, mein Freund. So look, here's the first thing that I'm going to tell you. Das ist das Erste, was ich dir sagen will. Look what the Bible says in John chapter 1. Schau, was die Bibel in Johannes Kapitel 1 sagt. Actually, I would like to encourage you. Ich möchte dich ermutigen. To read for your devotional the whole chapter 1 from verse 1 to 18. Für deine Andacht das ganze Kapitel 1 von Vers 1 bis 18 zu lesen. It's an amazing, beautiful chapter. Es ist ein erstaunliches und schönes Kapitel. But look what it says here in verse 17. Schau, was im Vers 17 steht. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Christ Jesus. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Three things. Drei Dinge. Law. Gesetz. Grace. Gnade. Truth. Wahrheit. We know that the law is done away. Wir wissen, dass das Gesetz beendet ist. Because the Bible says Christ is the end of the law unto righteousness. Da die Bibel sagt, dass Christus das Ende des Gesetzes ist zur Gerechtigkeit. So we don't live by the law and try to get right before God. Wir leben also nicht mehr im Gesetz und versuchen so vor Gott gerecht zu werden. And Jesus really, the Bible really compares Jesus Christ with Moses. Die Bibel vergleicht wirklich Jesus Christus mit Mose. Moses is the minister of the old covenant, Jesus the minister of the new covenant. Mose ist der Priester des alten Bundes, Jesus der Priester des neuen Bundes. So obviously what Jesus came to bring us is very important. Offensichtlich war es sehr wichtig, was uns Jesus bringen sollte. Here he came to bring us grace and truth. Hier kam er, um uns Gnade und Wahrheit zu bringen. And at the very end, I will give you the third element that you need for spiritual maturity. Und ganz am Schluss gebe ich dir noch ein drittes Element, das du für dein geistliches Wachstum brauchst. But first of all, let's talk about grace and truth. Aber zuerst reden wir über Gnade und Wahrheit. Do you know, over the last years, since I've lived in Brazil for like 7 years now. Während der letzten 7 Jahre, die ich jetzt in Brasilien lebe, I've experienced something that is quite incredible. Habe ich etwas erlebt, das ziemlich erstaunlich ist. In the middle of this country full of legalism and religion. Inmitten dieses Landes voller Legalismus und Religion. The message of the grace of God has been spreading. Hat sich die Botschaft der Gnade Gottes verbreitet. And as the message of the grace of God has been spreading. Und während sich die Botschaft der Gnade Gottes verbreitet hat. People who have lived so full of laws and rules and legalism. Haben Menschen, die so voller Gesetze, Regeln und Legalismus lebten. They found grace as a new toy. Die Gnade als neues Spielzeug entdeckt. And I've actually seen a lot of lives destroyed through the message of grace. Und ich habe in der Tat einige zerstörte Leben gesehen aufgrund dieser Botschaft der Gnade. Why? Warum? Because Jesus did not just come to bring grace, he came to bring grace and truth. Weil Jesus nicht nur gekommen ist, um Gnade zu bringen, er ist gekommen, um Gnade und Wahrheit zu bringen. And unless you understand that these two things need to go together. Und wenn du nicht verstehst, dass diese beiden Dinge zusammengehören, then you're not going to grow maturity. Wirst du nicht geistlich reifen? And I'm going to tell you tomorrow how that works. Morgen erzähle ich dir, wie das funktioniert. Great day. Habe einen großartigen Tag.